Hörspiel. Mit Dominik Josic und ich freue mich, dass ich Ihnen heute ein neues Hörspiel des Universaltalents Eugen Egner präsentieren darf. Den Weg in die Öffentlichkeit hat der Wuppertaler Autor und Cartoonist über das Satiremagazin Titanic gefunden. Das war Ende der 80er Jahre. Es folgten Aufträge für diverse Tageszeitungen und praktisch zeitgleich haben auch wir vom WDR gemerkt, wie genial diese grotesken und teilweise surrealen Texte sind und dass man daraus auch wunderbare Hörspiele machen kann. Heute geht es um einen Helden ohne Namen, der am Ende zu sein scheint. Er muss sein WG-Zimmer räumen, der Job ist weg und der Kontostand geht gegen Null. Die einzige Rettung könnte eine scheinbar unlösbare Aufgabe sein. Unsere Hauptfigur soll einen Roboter konstruieren, der jedem das beruhigende Gefühl gibt, dem eigenen, natürlich überaus angenehmen Alter Ego zu begegnen. Ob das gelingt, werde ich an dieser Stelle nicht verraten, nur so viel, allein schon die Begleitumstände der Entwicklung sind absolut hörenswert. Es sind von bestimmten Personen Gerüchte ausgestreut worden, nach denen ich vor einiger Zeit an meinen finanziellen und beruflichen Schwierigkeiten irre geworden und, wie man so sagt, zerbrochen sei. Meinen Rückzug aus Öffentlichkeit und Beruf führt man darauf zurück, dass ich seither in einer entsprechenden Institution verwahrt würde. Solchen haltlosen Behauptungen will ich hiermit entgegentreten und ein für alle Mal darlegen, was sich wirklich ereignet hat. Alter Ego von Eugen Egner. Regie Annette Kurt. Vor meinem erwähnten Rückzug war ich als Techniker bei einem staatlichen Betrieb im Bereich künstliche Intelligenz und Androidenentwicklung angestellt. Mein Gehalt ist in mehr als 10 Jahren nie erhöht, sondern bei ständig steigender Arbeitsbelastung im Laufe der Zeit sogar gekürzt worden. So hat bei mir das Geld nie zum Leben gereicht. Gleichwohl habe ich immer wieder den gut gemeinten Rat bekommen: Du musst Rücklagen bilden. Rücklagen bilden. Deine Rente wird nicht ausreichen. Es ist ganz wichtig, dass du Rücklagen bildest. Rücklagen bilden. Nicht reichen. Du musst Rücklagen bilden. Rücklagen bilden. Du musst Rücklagen bilden. Und die letzten Worte meiner Eltern, bevor sie starben, waren: Junge. Mein Sohn. Du musst Rücklagen bilden. Versprich mir, dass du Rücklagen bildest. Ich hatte mir Hoffnungen auf eine Erbschaft gemacht. Doch die wurden enttäuscht, denn wie sich zeigte, hatten meine Eltern alles durchgebracht und waren sogar hoch verschuldet gewesen. Nachdem ich ihre Schulden und die Bestattungskosten beglichen hatte, konnte ich mir nur noch ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft mit 2 tendenziell arbeitslosen Frauen leisten. Meine Mitbewohnerinnen waren etwas seltsam, doch gutartig. Eine hieß Garderobe und aß immerzu. Die andere nannte sich Kanone und pflegte vielleicht, weil sie Dichterin war, eine hermetische Ausdrucksweise. Garderobe ist, als hätte sie einen 2. Magen. Draußen in den Bäumen. Fleisch wird zum Welterbe erklärt. Es ist ja so unerschwinglich teuer, sich zu ernähren. Zu der Zeit, als ich den Elementargeweihten noch Lebensmittelkonserven verkaufen wollte, sagte Mutter Natur einmal zu mir: Ich bezahle doch keine 3000 Rubel für eine Dose Linsen. Du bist Poesie-Kanone. Poesie bist du. Weil auch die Miete ständig stieg, wären wir eigentlich alle 3 finanziell am Ende gewesen. Aber zu unserem Glück ließen in einem bestimmten Teil des Gartens hinter dem Haus die Zwerge regelmäßig und ganzjährig etwas Geld entstehen. Ohne diese segensreiche Einrichtung der Natur hätte es schlichtweg kein Überleben für uns gegeben. Hier sind wieder ein paar Hunderter. Die reichen bis nächsten Monat. Oh, süße Erhöhung der finanziellen Sicherheit. Ein Eklat der Auskömmlichkeit. Die Belastung, der ich am Arbeitsplatz ausgesetzt war, nahm indes immer stärker zu. Im gleichen Maß verringerte sich meine fachliche Kompetenz. Eines Tages, kurz nachdem ich 40 geworden war, musste ich feststellen, dass meine beruflichen Fähigkeiten mich restlos verlassen hatten. Ich hatte das deutliche Gefühl, der Techniker in mir sei gestorben. Der Techniker in mir ist gestorben. Gleichzeitig fiel mir auch eine positive Veränderung an mir auf. Ich war, was praktische Dinge betraf, plötzlich viel geschickter als früher. Beispielsweise fiel mir nicht mehr dauernd etwas zu Boden und ich stieß auch keine vollen Gläser mehr versehentlich um. Ich kann ja auf einmal Kabel und Schläuche aufrollen. Doch das tröstete mich keinesfalls über meine Berufsuntauglichkeit hinweg. Voller Sorge suchte ich einen Arzt auf. Ich sage es nur ungern, aber Ihr innerer Techniker hat sich totgearbeitet. Hab ich's doch geahnt. Sein Leichengift schädigt Sie nun natürlicherweise. Ich kann Ihnen zwar ein Medikament gegen die Vergiftung aufschreiben, doch werden Sie bald endgültig unfähig sein, Ihren Beruf auszuüben. Deshalb rate ich Ihnen dringend, finanzielle Rücklagen zu bilden. In meiner Verzweiflung suchte ich 4 weitere Ärzte auf, von denen die ersten 3 die gleiche Diagnose stellten. Innere Techniker tot. Leichengift. Rücklagen bilden. Der 4. hingegen sagte, er sei sich nicht sicher und wolle mich lieber an einen Sonderarzt für ganz schwere und hoffnungslose Fälle überweisen, der aber nur ein einziges Mal aufgesucht werden könne. Ihr innerer Techniker ist mitnichten tot. Wie? Nein? Er ist vielmehr geflohen. Wie soll ich das verstehen? In jedem Menschen lebt ein anderer Mensch, der hinaus will. Er sabotiert seinen Wirt von innen her so lange, bis der ihn unbewusst freilässt, um die Schikanen endlich loszuwerden. Ach so. Ja, das würde erklären, weshalb ich nicht mehr so linkisch und ungeschickt bin wie früher. Ich hatte nämlich tatsächlich immer das Gefühl, ein innerer Feind wolle mir damit schaden. Na bitte, da haben wir den Beweis. Und wo mag mein geflohener innerer Techniker jetzt sein? Vermutlich treibt er sich als Ihr Doppelgänger in der Welt herum und begeht Straftaten, für die man Sie haftbar machen wird. Oh, auch das noch. Dagegen muss man doch was unternehmen. Mehr kann ich leider nicht für Sie tun. Alles Gute. Es gab kein Mittel gegen meine drohende Berufsunfähigkeit. Noch gelang es mir mit größter Anstrengung, meine Arbeit notdürftig zu verrichten. Aber mir fehlte inzwischen jedes Verständnis für künstliche Intelligenz und ihre Notwendigkeit. Es war nur eine Frage der Zeit, bis der Verlust meines technischen Talents auffallen musste. Und wie es so zu gehen pflegt, trat umgehend die nächste Katastrophe ein. Wir sind erledigt am Ende. Wo ist das Gift? Kanone, du wirkst bekümmert. Dein Schlafanzug ist zerfetzt. Was ist geschehen? Im Garten entsteht kein Geld mehr. Was? Wieso? Die Zwerge haben den Betrieb aufgegeben und sind fortgezogen. Jedenfalls steht das auf dem Zettel im Aushangkasten für finanzielle Gartenmitteilungen. Wie können die Zwerge sich von heute auf morgen so still und heimlich davonmachen? Konnten sie uns nicht rechtzeitig vorher über ihre Absicht in Kenntnis setzen? Das Verhalten der Zwerge hat etwas entschieden Brutales. Wirklich anders kann ich es nicht ausdrücken. Eine wahrhaft schwere Zeit ist nun angebrochen. Ich sehe meine einzige Überlebenschance in einer Versorgungsehe. Auch uns bleibt nichts anderes mehr übrig. Zum Glück wissen wir ein einschlägiges Institut. Dieses Institut fand eine finanziell geeignete Ehefrau für mich. Da mir ausschließlich am Geld gelegen war, verzichtete ich auf ein persönliches Kennenlernen der Frau. Das Institut erledigte alles für mich auf dem Weg der digitalen Eheschließung. Ich wähnte mich am Ziel und wollte meine Anstellung kündigen, da erhielt ich überraschend einen Anruf vom Leiter des Instituts. Da ist er. Zu unserem tiefsten Bedauern müssen wir Ihnen mitteilen, dass ein unerwartetes Ereignis eingetreten ist. Was denn für ein Ereignis? Naja, infolge eines Computerfehlers ist Ihre Ehefrau erst 2 Jahre alt, was natürlich eine Annullierung der Ehe zur Folge hat. Nein. Doch. Aus war es mit meiner Versorgung. Ich musste weiterarbeiten, ohne es aber zu können. Die Kosten für die Ehevermittlung wurden nun mir angelastet. Ich hatte den Schock noch nicht verwunden, als ich eines Vormittags zu meiner Abteilungsleiterin gerufen wurde. Ach, das sind Sie ja. Also, unser Unternehmen hat von höchster Stelle den Auftrag bekommen, zum Wohle der psychisch unter Stress und Entfremdung leidenden Bevölkerung etwas wie einen elektronischen Freund zu entwickeln. Ein solcher alter Ego genannter, möglichst human wirkender Roboter soll seinem Besitzer affirmativ zureden und Selbstvertrauen vermitteln, gleichzeitig aber auch einen vernünftigen Lebenswandel nahelegen und ihm zum Beispiel raten, Rücklagen zu bilden. Aufgrund des Umstands, dass zurzeit alle unsere Ingenieure an anderen höchst wichtigen Projekten arbeiten, hat die Geschäftsleitung beschlossen, Sie mit der Aufgabe zu betrauen. Betrachten Sie diese Aufgabe als einmalige Chance für Ihre berufliche Karriere. Man richtete mir einen extra Arbeitsplatz ein und ließ mich dann mit meinem Auftrag allein. Ich war mehr als überfordert. Die Hoffnungslosigkeit meiner Lage schadete meiner Gesundheit. Ich bekam Schlaf- und andere Störungen, eine Depression und Angstzustände. Unter irgendwelchen Vorwänden floh ich immer häufiger meinen Arbeitsplatz und lief ziellos in der Stadt herum. Eines Tages entdeckte ich in einer Seitenstraße ein irgendwie übrig gebliebenes, völlig heruntergekommenes Hi-Fi- und Fernsehtechnikgeschäft aus einer längst vergangenen Zeit. Im Schaufenster hing ein vergilbtes Blatt Papier, auf dem stand: Herbei, herbei, wer Elektronik lernen will. In meiner Verzweiflung trat ich ein. Ja. Der Laden sah von innen nicht besser aus als von außen. Und der Inhaber passte hundertprozentig zum Inventar. Guten Tag. Ich brauche dringend einen Blitzkurs in Elektronik. Haben Sie Vorkenntnisse? Ich hatte jede Menge, aber es ist alles weg. Amnesie? Vermutlich Sabotage durch schuldhaftes Verlassen. Eine Frau? Nein, nein, mein innerer Techniker. Dann erzählen Sie mal. Ich bin bei einem staatlichen Betrieb angestellt und ich habe den Auftrag, zum Wohle der psychisch unter Stress und Entfremdung leidenden Bevölkerung etwas wie einen elektronischen Freund zu entwickeln. Ein solcher alter Ego genannter, möglichst human wirkender Roboter soll seinem Besitzer affirmativ zureden und Selbstvertrauen vermitteln, gleichzeitig aber auch einen vernünftigen Lebenswandel nahelegen und ihm zum Beispiel raten, Rücklagen zu bilden. Herzlichen Glückwunsch. Da haben Sie ja gut zu tun. Ja. Und ausgerechnet jetzt hat sich mein innerer Techniker davon gemacht. Mit Ihrem technischen Talent? Ja. Dann nützt Ihnen ein Kursus in Elektronik auch nichts. Nein? Na, natürlich nicht. Ja, was mache ich denn da? Sie brauchen einen äußeren Techniker, der diesen Roboter für Sie baut. Wie soll ich so einen Techniker denn finden? Die Zeit drängt. Sie haben ihn bereits gefunden. Er steht vor Ihnen. Sie? Sie können so einen Roboter bauen? Sowas ist nicht billig. Wie viel verlangen Sie? Ich unterbreite Ihnen mein schriftliches Angebot. Hier war doch vorhin noch ein Bleistift. Uiuiui, das wird teuer. Ich hatte keine andere Wahl. Hier, bitte. Der selbstherrliche Alte fabulierte wild drauf los, was er alles könne und versprach mir zu helfen. Obwohl der Mann alles andere als vertrauenserweckend wirkte, sah ich mich gezwungen, das Angebot anzunehmen. Für seine Dienste und die Anschaffung des erforderlichen Materials verlangte dieser Radiobastler im Voraus ein halbes Jahresgehalt von mir. Ich war gezwungen, einen Kredit aufzunehmen. An meinem Arbeitsplatz rief mich wenig später die Abteilungsleiterin an. Endlich erreiche ich Sie mal. Wo stecken Sie denn immer? Wie weit sind Sie mit der Arbeit? Die Geschäftsleitung drängt auf beschleunigte Erledigung des Projekts. Es geht um unsere Position als Marktführer auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz. Legen Sie sich ins Zeug. Machen Sie gefälligst mehr Überstunden. Halb verrückt vor Angst lief ich zu dem alten Radiobastler. Ich flehe Sie an, beeilen Sie sich! Unter Stress kann ich nicht arbeiten. Stress? Was wissen Sie denn von Stress? Es geht um meine Existenz. Wenn Sie mich im Stich lassen, bin ich erledigt, erledigt! Regen Sie sich ab, es wird alles gut. Das mache ich mit links. Und jetzt gehen Sie bitte, ich habe zu arbeiten. Ich wollte mich am liebsten für den Rest meines Lebens ins Bett legen und ging nach Hause. Zu allem Überfluss fand ich da eine ultimative Zahlungsaufforderung des Ehevermittlungsunternehmens vor. Man drohte mir mit gerichtlichen Schritten. Und den Kredit hatte ich ja zusätzlich am Hals. Daraufhin geriet ich in einen solchen Nervenzustand, dass ich fürchtete, den Verstand zu verlieren. Ich nahm ein Dröhnen und Beben wahr, das sich immer stärker im Raum ausbreitete und Ohren betäubte. Oh Gott, was ist das? Ein Erdbeben. Hilfe! Mein Zimmer bewegt sich. Ich glaube, es will die Wohnung verlassen. Halt! Hier geblieben! Ich fasse es nicht. Mein Zimmer ist ohne mich fortgegangen. Ich besitze nun nichts mehr als das, was ich am Leibe trage. Das muss ich Garderobe und Kanone erzählen. Garderobe! Kanone! Garderobe! Kanone! Das Das Essen ist gleich fertig. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was gerade passiert ist. Wurde das Puppenspiel gegen Dänemark abgesagt? Sind die Zwerge zurückgekehrt? Nein, mein Zimmer hat mich verlassen. Mit allem, was drin ist. Ich besitze nun nichts mehr als das, was ich am Leibe trage. Dein Zimmer ist weg? Einfach so? Ja. Wie unpraktisch. Du musst sofort unsere Vermieterin informieren. Vielleicht gibt es Mietminderung. Ich glaube eher, sie wird drohen, mich zu verklagen, wenn ich das Zimmer nicht sofort wieder beschaffe. Ja, dann solltest du lieber untertauchen. Hier kannst du nicht bleiben. Hab ich erwähnt, dass der Himmel wieder meine Hose getragen hat? Du bist Poesiekanone. Poesie bist du. Ich überlegte, wo ich nun bleiben sollte. Weil mir sonst niemand einfiel, rief ich meine Tante an. Ja, selbstverständlich kannst du bei mir wohnen, mein Junge. Komm nur her. Als ich bei ihr eintraf, wurde sie soeben in einem Wagen mit Chauffeur abgeholt. Du musst wissen, ich werde allabendlich zu einer exakten Kopie meiner Wohnung gebracht, wo ich zu übernachten pflege. Steig ein. Unterwegs erzählst du mir dann von deinen Schwierigkeiten. Dass alles nicht schon schlimm genug wäre, ist nun auch noch mein Zimmer verschwunden. Wenn du mich fragst, dient so etwas nur dem Zweck, einem die Würde zu nehmen. Es ist ein Naturgesetz, dass Lebewesen gedemütigt werden müssen. Trotzdem solltest du morgen zum Fundbüro gehen und dich nach deinem Zimmer erkundigen. Ja, wenn du meinst. So, wir sind da. Meine Tante schloss die Tür auf und wir betraten die Wohnung. Und das hier ist eine Kopie deiner Wohnung? Ja, eine sehr genaue. Ich kann die beiden nicht unterscheiden. Schön ist es hier. Ja, das stimmt. Ich zeige dir, wo du schlafen kannst. Hier ist das Gästezimmer mit eigenem Bad. An einer Wand des Gästezimmers hing ein kleines Bild, das mir sofort auffiel. Eine gerahmte Bleistiftskizze von einem sehr alten, verwitterten Haus. Da möchte ich sein. Weißt du etwas über das Haus auf dieser Zeichnung? Ja, das hat in einem inzwischen verschwundenen Stadtviertel gestanden und befindet sich dort vermutlich noch immer. Viele Stadtviertel sind schon entstanden und verschwunden. In einer anderen Dimension existieren sie wahrscheinlich weiter. Denkst du, du kommst zurecht? Ja, ganz bestimmt. Gut, dann bis morgen früh. Schlaf gut. Danke. Du auch. Ach, noch etwas. Nachts kann es laut in der Wohnung werden, weil aus einem Geheimlabor hinter der Küche Wissenschaftler kommen, um Experimente an mir durchzuführen. Denker und Philosophen haben mich schon studiert. Ich fühlte mich ungewöhnlich stark von dem abgebildeten Haus angezogen und verspürte den Wunsch, darin, also in jener anderen Dimension, zu wohnen und mich für immer vor der Welt zu verstecken. Doch wie sollte ich dorthin gelangen? Ich ging zu Bett. Der Anblick des Hauses auf der Bleistiftskizze, von dem Haus, das womöglich in einer anderen Dimension fortbestand, wirkte nach wie vor so stark auf mich, dass ich sogar meine Sorgen vergaß und schon bald einschlief. Irgendwann wurde ich kurz wach, weil tatsächlich die Wissenschaftler aus dem Geheimzimmer hinter der Küche kamen und in einem anderen Teil der Wohnung Experimente an meiner Tante durchführten. Am nächsten Morgen ging ich nach dem Frühstück zum Fundbüro, um mich nach meinem Zimmer zu erkundigen. Nein, bedauere, hier liegt nichts vor. Wann haben Sie es verloren? Gestern. Also vor sehr kurzer Zeit. Es kann durchaus länger dauern, bis es sich irgendwo findet. Sie sollten auch regelmäßig in der Tageszeitung nachsehen, unter der Rubrik Unvermittelt aufgetauchte Zimmer. Ich kann noch immer nicht begreifen, dass ein Zimmer seinen Bewohner verlassen kann. Solche Unregelmäßigkeiten kommen häufiger vor, als man glaubt. Zimmer werden mitunter an Stränden angespült. Manche verstecken sich in Überseefrachtcontainern. Genauso gut kann ihr Zimmer aber auch in eine andere Dimension geraten sein. Welche Ursachen kommen denn für sowas in Frage? Hauptsächlich Überbeanspruchung durch die Bewohner. Etwa durch Verletzung der Zimmerwürde. Schrilles Schreien, Frustrationsexzesse, unbekömmliche Einrichtungen oder Wandanstriche. Ja gut, exzessive Frustration würde in meinem Fall passen. Na sehen Sie, ganz im Vertrauen. Ich bin früh von meinem Zwilling getrennt worden, den ich seither nie wieder gesehen habe. Beim Fundbüro arbeite ich, weil ich hoffe, dass eines Tages mein Zwilling gefunden und hier abgegeben wird. Okay, ach so, aber nun, was hat das mit mir und meinem Zimmer zu tun? Ich, In ihnen sehe ich eine verwandte Seele. Ich erkenne eine große Ähnlichkeit zwischen uns und finde mich selbst ganz und gar in ihnen wieder. Wir sind füreinander geschaffen. Deshalb müssen wir einander oft sehen. Höchstwahrscheinlich sind sie, bist du, mein verschollener Zwilling. Wir lassen einen Test machen. Du musst bei mir wohnen. Versprich mir, dass du mich pflegst, wenn ich alt bin. Vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Mühe. Aber ich muss jetzt gehen. Auf Wiedersehen. Alles gut. Hastig verließ ich das Fundbüro. Ich wollte zum Laden des Radiotechnikers, um zu sehen, ob die Arbeit an meinem Roboter voranging. Doch ich konnte den alten Laden einfach nicht mehr finden. Mehrmals suchte ich die Straße ab und umrundete sogar den ganzen Block. Ohne Erfolg. Der Laden, das ganze Haus, in dem er sich befand, war wie vom Erdboden verschluckt. Es war unglaublich. Mir kam der Verdacht, ich könne mir aufgrund meines Nervenzustands lediglich eingebildet haben, jemals dort gewesen zu sein. Und der alte Radiobastler mit seinem überspannten Angebot wäre nichts als ein Hirngespinst. Ja, genau so war's. Pure Einbildung. Dann habe ich mir wahrscheinlich auch nur eingebildet, mein Zimmer sei fortgegangen. Natürlich. So ein Unsinn kann es ja auch gar nicht geben. Schließlich sind ja Zimmer als Bestandteile von Häusern ja doch Immobilien, also unbewegliche Gegenstände. Jetzt war ich ganz sicher, dass es sich so verhielt und eilte zu dem Haus, in dem ich mit Garderobe und Kanone wohnte. Na, was ist denn nun los? Der Haustürschlüssel passt nicht? Das ist ja komisch. Na gut, dann muss ich eben läuten. Nanu? Auf dem Schild müsste doch mein Name stehen. Aber er steht nicht mehr drauf. Es wird ja immer besser. Ich bin noch nicht hier ausgezogen. Jetzt fehlt bloß noch, dass die Klingel nicht funktioniert. Funktioniert doch. Ha. Da bin ich wieder. Sag mal, Garderobe, was ist denn mit der Haustür? Mein Schlüssel passt gar nicht mehr ins Schloss. Oh, Verzeihung. Und mit wem habe ich die Ehre? Sehr gut. Was heißt sehr gut? Wer sind Sie? Oh, lass gut sein. Was wollen Sie? Kanone? Also jetzt überdehnt ihr beiden den Scherz aber. Wie Scherz? Jetzt tut nicht so fremd, nur weil ich bei meiner Tante übernachtet habe. Ihr habt doch selbst gesagt, dass ich nicht hierbleiben kann, wenn mein Zimmer mich verlassen hat. Hä? In dieser Wohnung sind alle Zimmer vorhanden. Es hat nie eins gefehlt. So sehe ich das inzwischen ja auch. Meine Nerven haben mir einen Streich gespielt. Es kommt von Stress, den ich habe. Ja, um eine Nervengeschichte scheint es sich tatsächlich zu handeln. Die Straßen sind ja voll von Nervenkranken. Man sollte da nicht überheblich werden. Egal, jetzt bin ich wieder klar bei Sinn. Aha. Lasst mich endlich rein. Mach bitte mal Platz, Kanone. Hey, Moment mal. Halt, das ist Hausfriedenbruch. Hört endlich auf mit dem Quatsch, ich will in mein Zimmer. Na bitte, da ist es ja. Das ist doch wohl der Gipfel der Unverschämtheit. Ich rufe die Polizei der Welt. Was habt ihr denn mit meinem Zimmer gemacht? Das sind nicht meine Möbel. Nichts von dem Zeug hier gehört mir. Sie wohnen ja auch nicht hier. Begreifen Sie es jetzt? Das ist ja ungeheuerlich. Wo habt ihr mein Eigentum gelassen? Hier kann kein Eigentum von Ihnen sein, weil Sie hier nicht wohnen. Haben Sie vielleicht früher einmal hier gewohnt? Es reicht. So kann man nicht mit mir umspringen. Ich hatte genug für diesen Tag, begab mich zur Wohnung meiner Tante und legte mich ins Gästebett. Am Abend weckte sie mich und wir fuhren zu der Kopie ihrer Wohnung. Dort sah ich mir wieder sehnsüchtig das alte Haus auf der Zeichnung an und wünschte mir darin unbehelligt von der irren Welt leben zu können. Die Frage war nur, wie ich in jene andere Dimension gelangen könnte. Ich überlegte, ob ich die Wissenschaftler fragen sollte, die in dem Geheimzimmer hinter der Küche lebten. Darüber schlief ich ein. Ja. In dieser Nacht träumte ich, dass ich wieder durch die Straßen der Innenstadt lief und vergebens den Laden des alten Radiobastlers suchte. Auf dem Marktplatz stand eine Art Zirkuszelt. Über dessen Eingang prangte in Leuchtbuchstaben der Schriftzug Wunderschau. Ich kaufte mir eine Eintrittskarte. Halbdunkel empfing mich im Zelt. Anscheinend war ich der einzige Besucher. Schon über das erste ausgestellte Objekt musste ich mich sehr wundern. Es war das Bild, das in der Wohnung meiner Tante hing. Die gerahmte Bleistiftskizze von dem alten, verwitterten Haus. Auch jetzt, im Traum, wünschte ich mir nichts mehr, als dort zu leben. Es folgte ein Extrakabinett, das drei große Glasvitrinen enthielt. In der ersten war eine Mumie ausgestellt. Beim Näherkommen erschrak ich. Denn diese erstaunlich gut erhaltene Mumie sah aus wie ich selbst. Fassungslos starrte ich meinen leblosen Doppelgänger an. Ich fragte die Aufsichtsperson in dem Zelt, was es mit der Mumie auf sich habe. Die Mumie wurde irgendwann irgendwo von elenden Leuten ausgegraben, die eigentlich nach Geld suchten. Nicht begeistert von ihrem Fund, nahmen sie die Mumie trotzdem mit, um sie einem bösartigen alten Mann zu bringen, der über ihr Dorf herrschte. Damit sie die Mumie besser tragen konnten, zerlegten die Leute sie in kleinere Teile. Der Alte setzte die Einzelteile dann neu zusammen, sodass eine unwiderstehlich attraktive junge Frau daraus wurde, die seinem Willen unterstand. In der zweiten Vitrine lagen die Einzelteile der Mumie und in der dritten die zusammengesetzte, unwiderstehlich attraktive junge Frau. In ihr glaubte ich mich seltsamerweise ebenfalls irgendwie zu erkennen. Wie konnte das denn möglich sein? Es handelt sich nun einmal um ein Wunder. Diese Mumien besitzen die Fähigkeit, ihren Betrachtern zu suggerieren, sie sehen das eigene Ebenbild in ihnen. Niemand weiß, wie dieser Effekt zustande kommt. Ich war zutiefst beeindruckt. Nein, diese Formulierung ist zu schwach angesichts dessen, was ich empfand. Diese unwiderstehlich attraktive junge Frau zog mich in ihren Bann. Doch was da so ungemein mächtig auf mich wirkte, war kein auf Äußerlichkeiten beruhender erotischer Reiz. Es war weit mehr als das. Aus der Frau schien meine Seele selbst, mein innerstes Ich zu mir zu sprechen, obwohl sie kein Wort sagte. Durch ihren bloßen Anblick, ihre Gegenwart, fühlte ich mich auf einmal ganz und vollständig vom Universum und mir selbst angenommen und verstanden. Es gab keine Angst, keine Sorgen und keine Frustration mehr. Zu meinem Kummer erwachte ich und war allein. Mir war, als hätte mich nach meinem Talent und meinem Zimmer auch meine letzte Hoffnung auf Glück verlassen. Deshalb war ich froh, in Gesellschaft meiner Tante frühstücken zu können. Guten Morgen, Tante. Oh, na, mein Junge, hast du gut geschlafen und was Schönes geträumt? Ja, ja, oh ja, das hab ich. Sehr gut und sehr, sehr schön sogar. Das freut mich. Schlafen ist mit Abstand das Beste im Leben. Eine Tasse Tee? Ja, danke, gern. Hast du inzwischen was von deinem Zimmer gehört? Nein. Willst du mal wieder beim Fundbüro nachfragen? Nein. Also ich wurde einmal mitten in der Nacht wach und stellte fest, dass mein Bett leer war. Wo war ich? Unter großen Mühen suchte ich die Wohnung nach mir ab, taumelte schlaftrunken von Raum zu Raum und schaltete überall Licht ein. Ich konnte mich aber nirgendwo finden. Offenbar hatte ich die Wohnung verlassen. Ich beschloss, mich künftig im Schlaf zu filmen, um herauszufinden, wohin ich ging. Dazu lieh ich mir eine Kamera und ein Nachtsichtgerät unter dem Vorwand, im Garten treibe ein unidentifiziertes Tier sein Unwesen, dem ich auf die Spur kommen wolle. Tja, man weiß nicht, was daraus noch wurde. Ich leg mich mal wieder hin. Ja, ich auch. Oh. Ein paar Nächte später träumte ich tatsächlich wieder, ich besuchte die Wunderschau. Nach dem Betreten des Zelts lief ich sofort zu dem Extrakabinett mit den Mumien, denn ich wollte die junge Frau unbedingt wiedersehen. Um dorthin zu gelangen, musste ich mich diesmal durch einen dicken, schweren Vorhang kämpfen. Als ich dieses Hindernis endlich überwunden hatte, fand ich mich draußen auf der Straße wieder. Direkt vor mir stand das Haus mit dem heruntergekommenen Hi-Fi- und Fernsehtechnikgeschäft, das ich so lange vergebens gesucht hatte. Ich begab mich schnell hinein. Im Laden war niemand, deshalb sah ich im Hinterzimmer nach. Dort traf ich jemanden, der aussah wie ich, dabei an, wie er den leblos wirkenden Radiobastler zum Hinterausgang schleifte. Was ist mit ihm? Ich müsste eigentlich etwas Wichtiges mit ihm besprechen. Der Mann ist tot. Tot? Warum? Er hat auf eigene Faust den Alter Ego-Roboter gebaut, um ihn für eigene Zwecke zu nutzen. Das ist ja unerhört. Dafür habe ich ihn nicht bezahlt. Wollen Sie ihn sehen? Den Roboter? Ja, natürlich. Ist er denn hier? Jawohl. In der Kiste hier. Das ist ja... Zu meiner größten Überraschung enthielt die Kiste die junge Frau, die meiner Seele so nahe war und nach der ich mich verzweifelt sehnte. In diesem Traum empfand ich dieselbe tiefe Verbundenheit mit ihr wie beim ersten Mal. Wenn ich je etwas oder jemanden geliebt hatte, dann sie. Das ist ja eine der Mumien aus der Wunderschau. Ja, es hängt eben alles mit allem zusammen. Das Ding hat wahrscheinlich etliche Morde im Auftrag des irren Alten begangen. Nein, das glaube ich nicht. Diese Morde würden Ihnen dann auch noch zur Last gelegt, weil Sie den Roboter in Auftrag gegeben haben. Für einen solchen Fall verfügen Sie hoffentlich über Rücklagen. Jedenfalls, eins muss man dem Alten lassen. Er hat ein richtiges Kunstwerk geschaffen. Ja, in der Tat. Sieht Ihnen irgendwie ähnlich, das Ding? Ist mir auch schon aufgefallen. Diese Alter-Ego-Roboter besitzen die Fähigkeit, ihren Besitzern zu suggerieren, sie sähen das eigene Ebenbild in ihnen. Davon habe ich schon gehört. Ich weiß nicht, ob Sie den Roboter unter diesen Umständen noch haben wollen. Wegen der Morde, meine ich. Doch, doch! Wenn Sie nicht wollen, muss ich ihn zerstören. Ich will Sie! Ihn. Ja, gut. Bezahlt ist bezahlt. Gut. Dann nehmen Sie ihn mit. Damit haben Sie aber die Verantwortung für ihn am Hals. Ich muss meinen Vorgesetzten etwas präsentieren, sonst werde ich entlassen. Wie Sie wollen. Ich muss jetzt gehen. Wer sind Sie überhaupt? Staats! Geheimnis! Denken Sie daran! Wir sind einander nie begegnet! Ich hatte sie wiedergefunden. Ich wollte nur mit ihr zusammen sein und sie deshalb zu meiner Tante mitnehmen. Vielleicht gab es eine Möglichkeit, wie wir gemeinsam zu dem alten Haus auf dem Bild gelangen konnten. Dann erwachte ich und hatte sie zu meinem Kummer wieder verloren. Einsam lag ich da und versuchte, die Erinnerung festzuhalten. An diesem Morgen beschloss ich, vielleicht infolge des Traums einmal wieder meinen Arbeitsplatz aufzusuchen. Als ich mich der Tür zu meinem Büro näherte, sah ich, wie sie sich öffnete und jemand herauskam. Bestimmt eine Kontrolle durch die Geschäftsleitung. Na, dann wissen Sie ja jetzt Bescheid. Ich muss mich verstecken. In der Abstellkammer. Natürlich. Unglaublich. Das übertrifft bei weitem meine Erwartungen. Meine Abteilungsleiterin und die hohen Herren aus der Chefetage. Ein überaus fähiger Mann. Genial. Jetzt wird meine fristlose Kündigung beschlossen. Baut dieser Teufelskerl doch ganz allein einen Alter-Ego-Prototyp. Was? Ja, ich musste hin und wieder ein wenig nachhelfen. Mit Erfolg, wie man sieht. Was ist denn jetzt los? Wovon reden die? Wir sollten sein Gehalt geringfügig erhöhen, damit er Rücklagen bilden kann. Man muss an die Zukunft denken. Als nächstes könnten wir ihn damit beauftragen, einen realistischen Gegenentwurf zur Finanzkrise für Mädchen und Jungen gleichermaßen zu erarbeiten. Oder einen Plattenspieler mit integriertem Plattenspieler. Es gibt ja immer... Ich möchte nur mal wissen, was die in meinem Büro gesehen haben. Die hohen Herrschaften haben in ihrer Begeisterung die Tür nicht richtig geschlossen. Mal vorsichtig hineinschauen. Der Anblick, der sich mir bot, verschlug mir den Atem. Denn jemand, der genau wie ich aussah, saß drinnen an meinem Schreibtisch und arbeitete so eifrig, dass er mich nicht wahrnahm. Der Doppelgänger aus meinem Traum. Das muss mein geflohener innerer Techniker sein. Soll er doch ruhig für mich sorgen, indem er meine Lohnarbeit leistet. Ich werde von nun an zu Hause bleiben. Das heißt bei meiner Tante. Was mir mit der Versorgungsehe nicht vergönnt gewesen war, habe ich jetzt endlich erreicht. Es war das letzte Mal, dass ich meinen Arbeitsplatz gesehen habe. Das Kapitel meiner beruflichen Vergangenheit war für mich abgeschlossen. Bei meiner Tante führte ich sodann, mal in ihrer Wohnung, mal in der Kopie davon, ein geruhsames, beschauliches Dasein. Meist lag ich im Bett, betrachtete das alte Haus auf der gerahmten Zeichnung und dachte an die junge Frau aus meinen Träumen. Eines Nachmittags wurde an meine Tür geklopft. Bitte entschuldigen Sie die Störung. Wir sind die Wissenschaftler aus dem Geheimzimmer hinter der Hallo, Küche. Hallo, guten Tag. Hallo, guten Hallo. Tag. Hallo. Hallo. Was gibt's denn? Wir würden Sie gerne erforschen. Mich? Ich denke, Sie studieren meine Tante und führen Experimente an ihr durch. Ja, das haben wir getan, aber nun sind wir fertig damit. Nun brauchen wir einen neuen Forschungsgegenstand, sonst bekommen wir keine staatlichen Fördergelder mehr. Aber... Ihre Tante hat uns erzählt, Sie seien von Ihrem früheren Zimmer verlassen worden. Das finden wir ziemlich interessant. Außerdem sagte Ihre Tante, dass Sie an einem menschenähnlichen Roboter arbeiten. Stimmt das? Tut mir leid, dabei handelt es sich um einen... Berufsgeheimnis. Ach so. Haben Sie dann vielleicht irgendein völlig unbekanntes Organ? Oder hatten Sie jemals das Gefühl, der Himmel trüge Ihre Hose? Kommen wir doch noch einmal auf das Zimmer zurück, das sie verlassen hat. Mir fällt gerade was ganz anderes ein. Erzählen Sie mal. Mich hat das Verlangen ergriffen, mit einer bestimmten jungen Frau in einem bestimmten Haus zu leben. Ich habe sie in einem Traum gesehen. Und in welchem Haus wollen Sie mit ihr leben? Hier, in diesem. Aha, Bleistiftzeichnung, gerahmt. Wollen Sie in der Bleistiftzeichnung wohnen? Nein, in dem Haus selbst. Aber in einer anderen Dimension. Mit der Frau aus dem Traum? Ja, der Wunsch, mit ihr in diesem Haus zu leben, bildet das Zentrum meines Denkens und Empfindens. Es muss doch möglich sein, mir diesen Wunsch zu erfüllen. Wir könnten vielleicht experimentell bei Ihnen die Illusion erwecken, Sie befänden sich mit besagter Frau in dem alten Haus auf dem Bild. Die Realität ist ohnehin eine Illusion. Das sind bestimmt die Agenten von der Volkszählung. Sie dürfen keinesfalls von unserer Anwesenheit erfahren. Wir müssen sofort in unser Geheimzimmer zurück. Falls Sie jemand fragt... Sie haben uns nie gesehen. Uns gibt es gar nicht. Schöne Wissenschaftler sind das. Experimentell die Illusion erwecken. Ja. Ich komme ja schon. Ich traute meinen Augen nicht. Jetzt wird abgerechnet, Freundchen. Darf ich fragen, worum es geht? Jetzt frag nicht so blöd. Du weißt genau, wovon ich rede. Während ich an deinem Arbeitsplatz die Aufgabe erfülle, die man dir gestellt hat, kassierst du den Lohn dafür. Ich verlange... Lass uns drinnen weiterreden. Vor mir stand mein Doppelgänger. Also, was hast du dazu zu sagen? Ganz einfach. Du, als mein innerer Techniker, bist natürlicherweise dazu da, mir gestellte berufliche Aufgaben zu erfüllen, indem du mir, wie die Bezeichnung innerer Techniker nahelegt, geistig innewohnst. Wenn du aber deinen angestammten Aufenthaltsort mutwillig fliehst, man nennt das schuldhaftes Verlassen, dann musst du ebenso wie ich die Konsequenzen tragen. Na, was für geschwollene Reden. Ich sage dir nur ganz nüchtern, wie es sich verhält. Nachdem du mich durch dein Desertieren... Desertieren? Durch dein Desertieren arbeitsunfähig gemacht hast, steht mir ja wohl eine angemessene Entschädigung zu. Wenn du auch noch mein Gehalt verlangst, ist das Raub. Ich kann dich auch auffliegen lassen. Oh, man droht. Wie stellst du dir das denn vor? Was glaubst du wohl, was dann passiert? Man würde dich entlassen und mich einstellen. Ich hätte dann ein volles Gehalt und du keins. Nicht mal Rücklagen hättest du dann. Ich wollte, die Ärzte hätten recht, die gesagt haben, du seist gestorben. Dann gib's jetzt aber den Roboter nicht, den du ohne mich nicht entwickeln kannst. Gibt es den denn tatsächlich? Allerdings. Ich habe den Prototyp fertiggestellt. Und alle glauben, es sei dein Werk. Ach ja? Einem wie dir glaube ich nicht. Es stimmt aber. Dann beweise es mir. Beteiligst du mich dann? Na, wir wollen doch zuerst mal feststellen, ob deine finanziellen Ansprüche und deine Drohungen überhaupt eine Grundlage haben. Nichts leichter als das. Komm rauf! Jetzt bin ich aber sehr gespannt. Guten Tag. Oh, ich... Was? Das gibt's doch nicht. Ich meine, guten Tag. Kommen Sie doch bitte herein. Danke. Ja, da staunst du, was? Darf ich vorstellen? Der alter Ego-Prototyp. Ich will mich ja nicht selbst loben, aber den habe ich wirklich gut hinbekommen. Was das Äußere betrifft, habe ich aus deinen DNS-Spuren gemacht, was nur möglich war. Ein richtiges Kunstwerk, nicht wahr? Allerdings. Ich kann es gar nicht glauben. Und mein Prototyp funktioniert auch im Sinne der Auftraggeber. Es sollte, ich zitiere, zum Wohle der psychisch unter Stress und Entfremdung leidenden Bevölkerung etwas wie ein elektronischer Freund entwickelt werden. Ein möglichst human wirkender Roboter, der seinem Besitzer affirmativ zuredet und Selbstvertrauen vermittelt, gleichzeitig aber auch einen vernünftigen Lebenswandel nahelegt und ihm zum Beispiel rät, Rücklagen zu bilden. Ja, ich erinnere mich an die Projektbeschreibung. Na, dann wird dich sicherlich eine kleine Demonstration interessieren. Pass mal auf. Hallo? Kannst du mich verstehen? Aber selbstverständlich. Du sprichst klar und deutlich. Deine Stimme klingt sehr angenehm. Es ist eine Freude, dir zuzuhören. Wie überhaupt deine Gegenwart ein Hochgenuss ist. Na, schon fast ein bisschen zu affirmativ, ne? Ich kann mir allerdings vorstellen, dass vielen Menschen so etwas gerade gefallen könnte. Also ich find's grauenhaft. Würdelos. Wer redet denn von Würde? Das ist ein Roboter. Du technokratischer Schwachkopf. Als Mensch bist du eine glatte Fehlbesetzung. Vermutlich ist dieser Roboter hier sogar menschlicher als du. Ich frag mich, was du in den Dingen siehst. Wach doch mal auf aus deinem Traum, du Vermenschlicher. Was geht dich mein Traum an? Wer träumt, denkt nicht rational. Wie ich vorhin schon sagte, handelt es sich nur um eine Puppe. Eine Puppe, die einen klar definierten Zweck erfüllen soll. Und du faselst von Würde und Respekt. Roboter haben keine Würde. Mit ihnen kann man tun, was man will. Lass das. Ja? Du kannst sie anfassen, wo du willst. Du kannst sie sogar schlagen, wenn du willst. Du Dreckskerl! Das reicht! Oh Mann! Jetzt ist Schluss mit dir! Du musst weg! Du musst weg! Ich sage es nur ungern, aber der Mann ist tot. Unsinn! Wo haben Sie denn studiert, Herr Kollege? Er lebt. Was ist passiert? Sie sind vom Himmel gefallen. Sie sind vom Himmel gefallen. Vom Himmel gefallen? Fantasiert. So muss es gewesen sein. So muss es gewesen sein. Beruhigen Sie sich. Vom Himmel gefallen. Ja, so muss es gewesen sein. Sie auch, wenn vom Himmel gefallen wären. So sehen Sie jedenfalls aus. Ich kann mich vage erinnern, dass ich diesen Unmatch. Sie müssen Aufregung und Stress vermeiden. Wen meine ich? Zum Fenster hinausgestoßen habe. Sie brauchen Ruhe. Hat er mich hinausgestoßen? Viel Ruhe. Mein unseliger Doppelgänger. Beruhigen Sie sich. Er muss geflohen sein. Sie müssen Aufregung und Stress vermeiden. Was ist mit der Frau? Fantasiert. Wo ist sie? Das täten Sie auch, wenn Sie vom Himmel gefallen wären. Mein alter Ego. Der schändliche Kerl behauptet, sie sei ein Roboter. Beruhigen Sie sich. Delirium. Sie brauchen Ruhe. Viel Ruhe. Rücklagen bilden. Sie müssen Aufregung und Stress vermeiden. Rücklagen bilden. Irgendwann kam ich wieder zu mir und hatte den Eindruck, in einem Kasten unter Glas zu liegen. Menschen beugten sich darüber und sahen zu mir herein. Dieser Tote wurde von einem bösartigen alten Mann in kleine Teile zerlegt und neu zusammengesetzt, sodass eine unwiderstehlich attraktive junge Frau daraus wurde. Die Frau! Ich muss sofort zu ihr! Alles andere hat keinen Sinn. Raus! Raus! Aus diesem Kasten! Diesem Sarg! Ich brauche Raum! denn hin? Ich muss zu der Frau, aus der meine Seele zu mir spricht. Nur in ihrer Gegenwart bin ich ganz... Ich habe schon ein paar Minuten in ihrer Gegenwart verbracht. Die Stadt ist wie ausgestorben. Nirgendwo ein Licht, außer dem riesigen Vollmond. Wie alt und heruntergekommen die Häuser aussehen. Und die rostigen, schrottreifen Autos am Straßenrand. Alles wirkt so verändert. Hoffentlich finde ich den Weg. Ich muss zu meinem Arbeitsplatz, um diesen niederträchtigen Doppelgänger unschädlich zu machen und die Frau zu befreien. Sie ist kein Roboter. Mein abtrünniger innerer Techniker hat uns alle betrogen. Er hat die Frau aus meinen Träumen gestohlen und dreist als sein Werk ausgegeben, um sich zu bereichern. Ich werde ihn vernichten. Verdammt, jetzt ist mir die Gegend aber völlig unbekannt. Nur noch vereinzelte Häuser. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Diesen Stadtteil gibt's doch gar nicht. Weit und breit kein Mensch, den ich nach dem Weg fragen könnte. Und mein Mobiltelefon liegt in der Wohnung meiner Tante. Jetzt schieben sich auch noch Wolken vor den Mond. Gleich kann ich überhaupt nichts mehr sehen. Oh nein, auch das noch. Ich lief zum nächsten Baum, um mich unterzustellen, als in der Nähe ein Blitz einschlug. In dem plötzlich aufflammenden, grellen Licht sah ich auf der anderen Straßenseite das Haus. Es konnte keinen Zweifel geben. Da stand zwischen Bäumen und Büschen das verwitterte alte Haus, genauso wie ich es von der Zeichnung her kannte. Ich hatte es tatsächlich gefunden. Jetzt werde ich aber nicht hier im Regen stehen bleiben und es mir nur von außen ansehen. Dieses Haus ist meine Bestimmung. Das Gartentor ist schon ziemlich marode. Kein Klingelschild hier. Und die Klingel funktioniert anscheinend auch nicht. Ob hier überhaupt noch jemand wohnt? Hallo? Hallo? Oh. Die Tür ist ja offen. Hallo? Hallo? Hallo, ist jemand hier? Oder hier? Oder hier? Hallo? Hallo? Auch niemand. Ja, vielleicht ist oben jemand. Hallo? Keine Antwort. Mein Zimmer! Hier ist es! Oh! Ich hab mein Zimmer wieder! Oh Gott, wie bin ich froh! Und alles ist noch an seinem Platz. Genau wie früher. Nur ist jetzt alles viel schöner, edler. Ich bin ganz sicher, dass auch sie hier in diesem Haus ist. Komm herein! Ich trat ins Zimmer. Und da sah ich sie, in einem schwarzen Kleid auf den Divan hingegossen, ein dunkelrot gebundenes Buch lesend, ganz wie eine schöne Schwester von mir. Der Blick, den sie mir schenkte, ließ mich alle Kümmernisse und Enttäuschungen vergessen, die ich in meinem Leben erduldet hatte. Als ich bei ihr niederkniete und sie küsste, fühlte ich mich vollständig geheilt. Endlich. Endlich, du bist da. Ja. habe ich dich gefunden. Und mein Zimmer ist auch hier. Es hat auf dich gewartet. Wie ich. Ich will nie wieder woanders sein. Das musst du auch nicht. Aber wovon sollen wir künftig leben? Mach dir keine Sorgen, zärtlich geliebter Freund. Die Zwerge sind ebenfalls hier und lassen in einem Winkel des Gartens Geld entstehen. Alle Not hat ein Ende. Das aus deinem Munde zu hören, ist über alle Maßen wunderbar. An dem Ort, nach dem ich mich gesehnt habe, bin ich also nun mit dem Wesen vereint, durch das ich ganz und vollständig bin. An unserem geheimen Zufluchtsort sind wir sicher vor der dummen, bösartigen Welt der Menschen. Und so leben wir nur für uns allein. In dem wetterzerstörten, grotesk anzuschauenden Haus, das unser beider Gemütsart auf ideale Weise entspricht. Wir überlassen uns rückhaltlos unseren Sonderbarkeiten. Die schweren Fensterläden des alten Hauses sind stets verschlossen. In unseren Zimmern verbreiten nur ein paar Kerzen einen gespenstischen Schimmer. Bei diesem Licht versenken wir unsere Seelen in Träume, bis die Nacht anbricht. Dann eilen wir Arm in Arm hinaus in die Straßen, streifen bis zum Morgengrauen umher und genießen die Unendlichkeit der geistigen Anregungen, die uns hier gewährt werden. Alter Ego von Eugen Egner mit Stefan Kaminski, Katrin Angerer, Gisa Flake, Regina Lemnitz, Winfried Glatzeder, Lisa Hirdina, Hans-Jörg Krumpholz, Santiago Ziesmer, Barnaby Metschurat, Winfried Goos, Christian Brückner, Gerti Honeck und Rainer Schöne. Technische Realisation Jonas Bergler. Regieassistenz Dirk Leiers. Regie Annette Kurt. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2019. Dramaturgie Thomas Leutzbach.